1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht. Und unser Thema heute Nacht heißt Luxus. Ich möchte sehr gerne mit euch über materiellen und ja nicht materiellen Luxus sprechen. Zunächst mal die Frage, wer von euch schwelgt so richtig im Luxus und ist ja hat richtig Kohle und genießt auch den Luxus? Dann die Frage an euch, was überhaupt ist für euch Luxus? Und ich würde gerne auch mit Leuten reden, ganz weg von Reichtum und Luxusgütern, die unter Luxus etwas ganz anderes verstehen. Vielleicht jemand, der sehr krank ist und die Zeit, die ihm bleibt, noch als Luxus empfindet. Oder als Luxus empfindet, vielleicht einen Spaziergang am Meer oder im Wald machen zu können. Und ich würde sehr gerne mit dem einen oder anderen sprechen, der mal sehr viel Luxus hatte und luxuriös gelebt hat, aber der Luxus ist weg. Warum ist er weg? Wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, nun bin ich sehr gespannt, was wir heute alles zu hören bekommen. Die erste Anruferin ist Anne und Anne ist 68 Jahre alt. Guten Morgen, Anne. Ja, hallo Domian. Anne, schön, dass du da bist. Ja. Zum Thema Luxus hast du dich gemeldet. Ja, genau. Ich habe mich darüber gemeldet, weil ich im Luxus gelebt habe sozusagen. Ich habe 14 Jahre in Persien gelebt. In Persien? Jetzt Iran genannt oder wie immer man dieses komische Land nennen möchte. Aber wie alt warst du da? Ich war 14 Jahre dort und sehr glücklich. In welchem Alter, wie alt warst du dort? Ich war als du dort warst? 21, als ich dorthin kam. Ich habe meinen Mann in Deutschland kennengelernt. Mhm. Der hat hier Deutsch gelernt und studiert. Mhm. Und ich habe ihn durch eine Bekannte kennengelernt. Und der habe ich noch gesagt, lass bloß die Finger von dem. Was willst du mit dem Perser? Da wirst du nur Wasser aus dem Brunnen pumpen und im Zelt leben. Und sie sagt, ja, und hinterher haben wir uns befreundet und verliebt. Und ich durfte ihn dann auch mit Erlaubnis meiner Eltern heiraten, ja, weil die ganz hin und weg waren das, von ihm. Das heißt, du warst in Persien zur Zeit des Schah-Regimes. Ja, genau. Das heißt, das war damals der Schah von Persien, das war ein Despot, ein sehr extrem reicher Mann. Und diese obere Schicht hat in der Zeit wirklich im Mega-Luxus geschwelgt. Ja. In welche Schicht bist du da reingekommen? Das ist ein bisschen oberflächlich geredet von uns hier. Ich hatte damals auch viel Disput mit Persern, die hier gelebt haben, meistens Ärzte. Und die den Ayatollah, als der dann aufs Tapet kam, so unterstützt haben. Da habe ich gesagt, ihr habt gar keine Ahnung, was dort alles los ist in diesem Land. Okay, lass uns mal über dich reden. Und in welchen Luxus bist du denn da hineingeraten? Ja, ich bin der erste Luxus, da muss ich nur ganz kurz sagen, als junges Mädchen musste ich bei mir zu Hause, bei meinen Eltern im Haus, die haben gebaut, muss ich immer helfen, putzen und so weiter. Und ich habe gestöhnt. Und dann hat meine Mutti immer gesagt, ja, dann musst du dir später ein Dienstmädchen anschaffen. Ich sage, das werde ich auch tun. Und dann, als ich mein erstes Dienstmädchen hatte, da wusste ich gar nichts mit ihr anzufangen. Also, weil Dienstmädchen hattest du dann in Persien? Das hatte ich in Persien, genau. Mann ein so reicher Mann? Er kam aus einer sehr guten Familie und reich an Grund, Großgrund, an Grund. Ja, wie sah denn, beschreib doch mal, wie sah denn dann dein Leben in Persien damals aus? Ja, das fing schon ganz interessant an, als ich am Flughafen, mein Mann ist vorgeflogen und hat alles vorbereitet und dann kam ich an. Mal stolz mit meinem persischen Pass, ich bin Doppelstaatlerin, konnte aber kein Wort Persisch. Und da ging schon mal los, dass ich da auf Persisch angesprochen wurde. Ich konnte nichts, Englisch ja, aber nicht Persisch. Naja, und dann sah ich meinen Mann hinter der Scheibe. Er winkte mir zu, ich ihm auch, und hab gesagt, schön, Gott sei Dank, er ist da. Und als ich ihn dann endlich hatte, da kamen dann noch so 20 Leute um mich herum, sag ich, was, wer ist das? Hm. Ja, sagt er, ist meine Familie, meine Mutter, meine Schwester, meine, mhm, und Nichten, Neffen und ich weiß nicht was. Okay, das sagt noch nichts über den Luxus aus. Was, nein, für ein Luxus ist dir da begegnet? Luxus insofern, ja, da muss ich vieles überspringen, als ich dort gelebt habe, Luxus insofern, dass ich jedes Jahr 3 Monate nach Deutschland konnte, einkaufen konnte, was ich wollte, mhm, um dann wieder nach Persien zu fahren. Geschenkt wurde nur Gold und also die Geschenke, Geburtstag, ja, Weihnachten und so weiter. Wie groß war das Haus, in dem ihr gewohnt habt? Ach, es waren verschiedene Größen. Das war jetzt kein Palast. Wir haben sowohl in Teheran gelebt, mhm, da haben wir erst eine große Wohnung gehabt, aber alles viel riesiger als hier natürlich. Mhm. Und wie viele Angestellte hattest du? Ja, hinterher hatte ich 3 oder 4. Mhm. Ich hatte auch einen schwarzen Koch, mhm, mit, aber die hatten einen extra Trakt, wo die wohnten, Koch und Dienstmädchen. Mhm. Und was hat denn dein Mann eigentlich vom Beruf gemacht, dass er so reich war? Ja, er hat hier studiert und erst war er als Betriebsleiter in einem Bergwerk in einer Mine. Das war 1,5 Stunden von Bandarbos entfernt. Mhm. Und da war noch kein Luxus. Da hatten wir, wie soll ich das sagen, wir haben 2 ein Haus gehabt und auch Dienstboten. Ja, aber hinterher wurde es dann stärker, größer mit dem Luxus. Ja, da war er Betriebsleiter und hinterher hat er sich selbstständig gemacht und seine beiden Brüder haben auch in Deutschland studiert, mhm, und die drei Brüder haben sich selbstständig gemacht und da spielte dann Geld keine Rolle mehr. Ah, also kann man sagen, dass du da wirklich in die Geldelite hineingewachsen bist. Ja. Das kann man so sagen. Und es war recht schwierig für mich, weil ich hier aus einem normalen Haushalt komme. Mhm. Und dort war alles viel großzügiger. Und meine Schwiegermutter hat auch immer gesagt, mein Gott, wenn ich nach Deutschland flog, in der ersten Zeit habe ich dann Putzsachen mitgebracht, also Fensterleder und sowas. Mhm. Da sagt sie, das interessiert doch keinen. Oder sie hat uns dann besucht plötzlich und ich war ziemlich aufgelöst, habe meinem Dienstmädchen gezeigt, wie sie richtig putzen soll. Meine Schwiegermutter sagt, das interessiert keinen. Mhm. Du musst gut aussehen. Mhm. Ob da hinter der Badezimmertür die Fliese geputzt ist oder nicht, das interessiert doch keinen. Was war, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, was war damals so der allergrößte Luxus, der dich wirklich auch damals sehr beeindruckt hat? Ja, alles. Das ganze Leben, die Großzügigkeit. Die Großzügigkeit der Menschen auch. Und Luxus, ich meine, Luxus ist eigentlich... Okay, großzügig kann auch ein armer Mensch sein. Sache. Großzügig kann auch ein armer Mensch sein. Aber du warst ja in der Oberschicht. Ja, natürlich. Das heißt, natürlich. Du musst ja wirklich mit wahnsinnigen Sachen konfrontiert worden sein, die man als normaler Mensch gar nicht mitbekommt. Und schon gar nicht damals. Ja, das war für mich aber damals normal. Mhm. Und jetzt... Ich bin ja seit 79 wieder hier und da merke ich eigentlich, dass dieser ganze Luxus, dass wir uns da sehr oberflächlich bewegt haben. Da war wichtig, was fuhr man für ein Auto. Ja. Man hat Autos gewechselt. Mein erstes Auto war ein BMW. Mhm. Der wurde extra von Deutschland rüber gefahren von, mhm, einem Freund. Und Range Rover und also stand uns alles zur Verfügung, mhm, und ich musste mir um gar nichts Sorgen machen. Jetzt bist du wieder in Deutschland, sagst du, seit 79. Hast für du denn 4 Wochen bin ich hierhin gekommen nur. Ich wollte 4 Wochen nur bleiben, weil die Unruhen begannen. Ja, aber dann gab es kein Zurück mehr. Hast du? Ja, ich habe dann nochmal geschaut, ob ich dort leben möchte, wo die Mullahs sind. Mhm. Da gab es, da standen dann 12, 13-Jährige mit einem Maschinengewehr am Straßenrand. Mhm. Und wir haben zum Beispiel, man durfte nicht die lackierte Fingernägel zeigen, man musste Handschuhe tragen. Mhm. Die Frauen, wir mussten ja Schleier tragen. Wollen wir nicht sagen, dass das Regime vorher besser war als das, was später kam. Beides sind schlimme Regime gewesen. Domian. Ich will nur sagen, der Schah hat auch seine Macken gehabt und schlimme Dinge getan. Er hat das Volk unterdrückt. Aber im Gegensatz zu dem, was jetzt da läuft, und ich, wenn ich da nicht mit einem Maschinengewehr rumgerannt bin, okay, und habe Tod dem Schah gerufen, dann ist mir nichts passiert. Mhm. Und ich konnte auch Menschen helfen dort. Ja, lass uns keine politische Diskussion darüber führen. Nein, sondern wie ist es dann mit dir weitergegangen? Habt ihr, du und dein Mann, habt ihr Reichtum und Geld herüberschaffen können nach Deutschland? Nein, weil ich niemals gedacht hätte, hätte man mir damals gesagt, dass ich für immer in Deutschland bleibe, meine Kinder alleine großziehe, hätte ich mich erschossen mit den Kindern, glaub's mir. Ich habe so ein Heimweh nach dem Land gehabt. Also im Klartext heißt du, ihr habt keine Reichtümer mit herübernehmen können? Nein. Du lebst jetzt hier wieder als ganz normaler Bürger. Genau, ich habe 5 Jahre hier, wir haben es immer wieder versucht, wir haben geschaut, ist es möglich, dann kam der Krieg Irak-Iran und da wäre mein Sohn dann mit eingezogen worden, war da 12. Dein Mann ist aber mit herübergekommen nach Deutschland? Nein, wir haben ja dort eine plastikverarbeitende Firma aufgebaut, dann ein... Straßenbau, Hoch, Tiefbau. Ja. Und wo ist dein Mann? Dann habt ihr euch nie wieder gesehen? Doch, wir sehen uns. Wir sind sehr gut befreundet. Wir sind auch noch verheiratet. Mhm. Das ist auch. Er kommt auch rüber. Er ist in 2-3 Wochen ist er wieder hier. Also kann man in deinem Fall sagen, du kommst aus normalen Verhältnissen in Deutschland? Ja. Was war dein Vater vom Beruf? Mein Vater war Angestellter. Also dann bist du in die absolute Geld-High Society reingekommen in Persien und dann wieder zurück in ein normales Leben hier. Genau, vom Pferd auf die Schildkröte. Welches Leben ist schöner? Ich möchte nicht drauf verzichten auf dieses Land, weil es mich geprägt hat und die Lässigkeit des Lebens. Habe ich dort gelernt und die ist mir auch hier zugute gekommen. Ja, ich meine bezogen so oft auf den Luxus. Luxus, jetzt im Moment ist mein Luxus, dass ich gesund bin, dass meine Kinder wohlgeraten sind, dass ich ein gutes Verhältnis zu Persien habe und mit meiner Verwandtschaft, ich skype, ich telefoniere und so weiter. Aber Luxus ist im Moment ganz anders. Ich muss nicht mehr nach Paris in ein 5-Sterne-Hotel, das muss ich alles nicht mehr. Oder hier Einkaufsorgien muss ich nicht mehr. Also die ich Wertigkeiten, die Wertigkeiten haben sich verändert. Sehr. Anne, vielen Dank für den kleinen Ausflug in ferne und in sehr ferne Zeiten, die schon ein bisschen wieder. Tausend und eine Nacht, ganz also, genau. Ja. Das ist so. Ich danke dir vielmals. So, aber es war eine tolle Zeit. Wirklich. Sehr schön. Ja, ich danke dir und wünsche alles Gute. Ja, tschüss, ich Anne. Danke dir auch. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute ist Luxus. Und jetzt muss ich ein bisschen lachen. Ich sehe hier auf meinem Bildschirm Werner und Gisela in Klammern 90 Jahre. Ja. Stimmt das? Ja, stimmt. Und zwar jeder einzeln für sich. Ach, das ist ja verrückt. Und wir können zu dritt sprechen. Habt ihr so ein Telefon? Ja, wir können. Ihr seid beide 90 Jahre alt. Mein Mann ist im Januar 90 geworden. Ich werde jetzt im März 90. Das ist ja sensationell. Und ihr schaut unsere Sendung oder hört unsere Sendung? Ja, meistens allerdings aufgezeichnet. Aber heute sitzen wir da. Das ist ja toll. Und ihr meldet euch zum Thema Luxus. Jawohl. Ja. Warum? Nun ist also unser Luxus nicht so objektiv zu sehen, wie man unter Luxus gemeinhin sich das vorstellt. Ja. Sondern unser Luxus ist mehr subjektiv. Wir fühlen uns im Luxus. Und zwar einmal, dass wir mit 90 noch aktiv tätig sind. Wir können beide noch Auto fahren. Ach. Wir kriegen mehr Geld, als wir brauchen. Was nicht heißt, dass wir viel kriegen. Ja. Wir leben von der Rente. Ja. Mein Mann kocht. Aber wir geben wenig aus. Was wolltest du gerade sagen, Gisela, mein Mann? Mein Mann kocht prima. Der kocht prima? Ja. Ja, das hat sich so ergeben, zwangsweise, weil meine Frau im hohen Alter angefangen hat, ganz täglich zu arbeiten. Ach. Während ich mit 79 schon aufgehört habe mit dem Arbeiten. Arbeitest du immer noch, Gisela? Nein, ich schreibe Bücher. Du schreibst Bücher? Ja, als ob das keine Arbeit ist. Ja, das ist natürlich Arbeit. Aber das kann man natürlich schön zu Hause machen und kann sich alles selbst einteilen. Naja, ich habe mir jetzt gerade einen neuen Computer gekauft. Ich bin ja völlig, völlig baff, Ihr wirkt ja auch ganz jung und ganz präsent. Ja, wir sind ja auch erst 68 Jahre miteinander verheiratet. 68 Jahre seid ihr miteinander verheiratet, das ist ja toll. Das ist ja wirklich toll. Seid ihr auch gesund und fit? Ja, eben, das ist es ja. Also Wir haben manches überstanden. Ja, wir haben schwere Zeiten hinter uns. Ne? Ja. Geheiratet haben wir noch in Breslau, Schlesien. Ja, ja, ja. Das ist wahnsinnig also, lange her alles. Das ist Flüchtlingsausweis A, Heimat vertrieben. Ja. Dann DDR. Flüchtlingsausweis C, Gefahr für Leib und Leben. Ja. Wir ja. mussten türmen, weil ich mich nicht so ganz benommen habe, wie der Staat sich das dachte. Verstehe. Und jedes Mal immer wieder neu anfangen. Ja. Und haben also, um das alles zu überbrücken, eben gearbeitet. Ja. In einem Hauptberuf und dann noch abends in Nebenberufen. Ja. Also in meinem Fall insgesamt etwa 70 Jahre meines Lebens habe ich im Nebenberuf damit zugebracht, anderen was beizubringen. Das war eine Begabung, die ich hatte. Ich habe also nie Lehrer gelernt, aber das konnte ich einfach. Und was war dein Hauptberuf früher? Ich war Chemiker. Chemiker, ah ja. Habt ihr so für uns eine Erklärung oder könnt ihr uns das erklären, dass ihr in diesem hohen Alter noch so ja, so lebenspräsent seid und so dem Leben zugewandt und so vital noch. Ja, wir sind sehr viel gereist, alleine durch die Welt und haben alles Mögliche auf uns genommen. Ja, alleine heißt nicht, also nicht alleine, ihr beiden seid gereist. Naja, wir beide. Ihr beide, ja. Und durch alle Kontinente. Ja. Und das hat uns irgendwie geprägt und hat uns auch stabil gemacht. Interessant. Und ihr sagt jetzt, der Luxus, den ihr habt, ist eben, dass ihr im Alter von 90 Jahren noch so fit seid und dass ihr so ein Leben führen könnt, wie ihr es jetzt gerade so beschrieben habt. Das ist euer Luxus. Dass wir es auch fertig bringen, mit den Renten nicht nur auszukommen, es bleibt sogar noch was übrig. Was ist denn so für euch jetzt so materiellen Luxus, den ihr euch gönnt, woran ihr sehr viel Spaß habt? Nee, Lesen, Bücher? Ja, obwohl wir noch nicht mehr wissen, wo wir sie hinstellen können, kauft meine Frau immer noch Bücher. Und was ist es bei dir, Werner, wenn es bei Gisela die Bücher sind? Ich muss ja nun mich ums Essen bemühen, damit meine Frau das überlebt mit ihrer Schreiberei. Und dann muss ich natürlich das Haus betreuen. Ah, ja. Ja, also wenn was kaputt geht, dann muss ich es reparieren und dann... Wir haben einen großen Garten dran, da wird das Holz, was da anfällt, das muss gesägt und gehackt werden. Da gibt's immer was zu tun. Ja. Habt ihr Kinder? Zwei Söhne haben wir. Zwei Söhne und davon. Und wahrscheinlich eine Riesenschar von Enkeln und Urenkeln schon, oder? Ja. Ja, also das ist dann nicht mehr so üppig geworden, aber immerhin haben wir also 5 richtige Urenkel und zwei Angeheiratete. Ah, ja. Die hat. Jetzt muss ich ja mal eben fragen, Gisela, du sagst, du bist noch Schriftstellerin geworden im hohen Alter. Was für eine Art von Büchern schreibst du denn? Also ich habe eins geschrieben mit lauter Kurzgeschichten über auf den Reisen. Dann hatten wir eine Wellensittichzucht und die war so reizend, da habe ich über Wellensittiche geschrieben. Ah ja. Das ganze Erlebnis mit den Tierchen. Das ist ein richtiger Familienroman. Ja. Und du hast auch einen regulären Verlag und das wird richtig vertrieben in den Buchhandlungen. Ja. Ja. Und dann habe ich noch eins geschrieben mit allen möglichen Kurzgeschichten und größeren Sachen. Super. Momentan wird wahrscheinlich bald gedruckt werden mein Leben im vorigen Jahrhundert, eine Kindheit im vorigen Jahrhundert. Eine Kindheit im vorigen Jahrhundert. Klar, das ist natürlich sehr interessant. Jetzt habt ihr beide gerade mir erzählt, dass ihr mit 90 Jahren auch noch Auto fahrt, beide. Ja. Und das klappt so richtig gut? Ja. Ja, also meine Frau hat noch nie einen Unfall gehabt. Ja. Und bei dir ist mein letzter weiß ich nicht, der liegt also auch schon 40 oder 50 Jahre zurück. Ja. Ja. Und wir haben natürlich, das gehört mit zu unserem Luxus, kein großes Auto, sondern zwei kleine. Natürlich. Ja, dann hat jeder seine Freiheit und kann fahren, wohin er will, wenn es was zu besorgen ist. Ist ja auch nötig, denn meine liebe Frau hat natürlich alle möglichen Veranstaltungen von Frauenkultur und verstehe. Autorenzirkel dort und auch was weiß ich was alles und zum Friseur muss auch ab und zu. Ja. Sagt mal, ihr beiden, mit 90 Jahren ist das natürlich, glaube ich, eine durchaus berechtigte Frage. Ich wünsche euch noch ein sehr, sehr, sehr langes und schönes Leben. Ja. Aber dennoch beschäftigt man sich mit 90 mehr und intensiv mit dem Tod als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren? Haben wir auch schon. Das ist auch schon festgelegt, was mit uns geschehen soll. Ja, was soll geschehen? Brand und verstreut werden. Ah, verstreut werden. Ja. Denkt ihr viel an den Tod? Beschäftigt ihr euch damit? Nee. Also das ist selbstverständlich und das klassisch. Und wir hatten ein so reiches, nicht immer leichtes, aber reiches Leben, dass wir sagen, also das war eigentlich genug, für einmal auf der Erde sein. Wisst ihr, dass das was dann mich, also was dann nicht wehtut. Ob wir das dann so durchhalten, wenn es so alt ist, das weiß ich nicht. Aber so ist jedenfalls unsere derzeitige Einstellung. Was mich so wundert bei euch und so erfreut auch, ich habe schon einige Male mit sehr alten Leuten gesprochen und die sagten dann irgendwann, wir haben ausgelebt, wir haben so viel erlebt wir sind wollen fleißig nicht mehr. Dabei. Und wir freuen uns über jeden Tag, wenn wir morgens aufwachen, wir sind noch wieder einen Tag gewonnen, wieder einen Tag Rente verdient. Die Rente verdient, das ist ja alles verdient. Ja, natürlich. Die Statistik hinaus, und das ist also dann echt die Rache an dem Staat, mit dem wir nicht in allen Punkten einig sind. Ja. Was sind denn eure, habt ihr noch so Träume, die ihr euch noch erfüllen wollt, Wünsche? Ja, also auf jeden Fall haben wir jedes Jahr einmal eine Reise nach Kalifornien zu unserem Enkel und den drei Urenkeln dort. Nach Kalifornien, super. Ja. Das ist jedes Jahr. Ist das nicht. Das sind immer 12 Stunden Flug und Doch dann noch eine Stunde Autofahrt. Das ist also doch ein bisschen anstrengend, aber das machen wir. Und das ist für dieses Jahr auch wieder geplant? Ja, das müssen wir jedes Jahr machen. Das ist ja toll. Das ist wirklich toll. Ich freue mich sehr, dass ihr angerufen habt. Das ist für mich eine große Ehre, dass ihr auch Zuschauer und Zuhörer unserer Sendung seid. Also das machen wir also ziemlich konsequent. Das ist hier programmiert und wird jede Nacht aufgenommen. Ja. Angucken tun wir es dann erst am nächsten Tag, das ist bequemer. Ja, natürlich, das ist bequemer, nicht so ganz tief in der Nacht dann. Ihr lieben beiden, ich wünsche euch wirklich noch ein langes, tolles Leben und genießt all die schönen Dinge, die euch so widerfahren und bleibt so, wie ihr seid. Ich finde es wunderbar und ziehe meinen Hut vor euch. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ciao. Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn man so mit 90 noch drauf wäre, dann kann man sich aufs Alter freuen. Das ist ja super. Mann, oh Mann. So, unser Thema heißt Luxus. Falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, ich möchte gerne mit euch über materiellen und nicht materiellen Luxus sprechen. Ich möchte gerne mit reichen Leuten sprechen, möchte aber auch mit Leuten sprechen, denen Luxus was ganz anderes bedeutet. Nicht unbedingt ein dickes Auto und ein großes Bankkonto, sondern vielleicht irgendetwas, was eigentlich gar nicht so einen großen Wert hat nach außen. Und ich möchte mit Leuten reden, die alles verloren haben. Das heißt alles verloren, die mal sehr reich waren und die ihren Luxus oder das, was sie luxuriös empfunden haben, nicht mehr haben. Aus welchen Gründen auch immer. 0800 220 50 50 und hier ist Raphael. Das ist ja Wahnsinn, von 90 Jahre gehen wir jetzt auf jemanden runter, der ist 15 Jahre. Hallo Raphael. Hallo Domian. Ja, grüße dich. Das freut mich. So muss es sein in dieser Sendung, von 90 bis 15 oder von 15 bis 90. Du hast dich zum Thema Luxus gemeldet. Genau. Warum? Ja, Luxus ist für mich nicht so Reichtum oder so, sondern dass ich nach 3 Jahren im Heim wieder zu Hause leben kann. Ah, du warst 3 Jahre in einem Heim. Warum? Ja, damals fing das an mit Verhaltensauffälligkeiten. Ich habe nicht verstanden. Mit was? Mein Vater. Mit Verhaltensauffälligkeiten. Verhaltensauffälligkeiten, ja. Mhm. Deinerseits? Genau, meinerseits. Mhm. Dann kam auf einmal mein Vater nach 10 Jahren, den ich gar nicht kannte, 10 Jahre lang. Mhm. Das war auch alles sehr stressig. Was waren das denn, was waren das eigentlich für Verhaltensauffälligkeiten? Ja, Konzentrationsschwierigkeiten, Aggressivität, sowas halt. Sowas. Und dann kam auch noch der Vater, den du quasi gar nicht kanntest, groß. Genau. Mhm. Dann war ich damit nochmal überfordert. Ja, und dann wurde das zu Hause immer schwieriger mit Suizidgedanken und schweren aggressiven Ausfällen. Echt, du hattest so mit 12 schon Suizidgedanken? Mhm. Ja. Dann habe ich mich freiwillig entschieden, ins Heim zu gehen. Freiwillig? Du hast gesagt, ich will nicht mehr in der Familie sein? Genau, ich wollte für mich Abstand haben auch. Ist denn dein Vater wieder so richtig zu deiner Mutter zurückgekommen, also in die Familie rein? Nein, mein Vater wohnt in Rheinland-Pfalz. Mhm. Meine Mutter ist verheiratet mit meinem Stiefvater seit 5 Jahren. Kamst du denn mit dem Stiefvater zurecht? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ja. Und gibt es noch ein Kind in der Familie? Ja, ich habe noch 2 Geschwister. Älter oder jünger? Schwester, beide jünger. Beide jünger. Mhm. Mhm. So, dann hast du entschieden mit 12 Jahren, ich gehe in ein Heim. Genau, dann kam ich in so ein Auffangheim der Stadt Essen. Mhm. Und von dort aus kam ich dann ein paar Monate später in eine Einrichtung nach Wülfrath. Mhm. Was hat eigentlich deine Mutter dazu gesagt oder deine Eltern, dass du in ein Heim wolltest? Wir fanden das erstmal auch besser, um den Abstand zu haben. Mhm. Aber dann ging es so mit geregelten Berufskontakten am Wochenende wieder los und auch viel mit psychologischer Begleitung und sowas. Mhm. Das hat sich alles zum Guten gewendet. Fandest du das denn gut, wenn am Wochenende Besuch kam von deinen Eltern? Ich bin zu meinen Eltern hingefahren. Ach, du bist zu den Eltern hingefahren. Achso, und genau. War das für dich schön? Ja, das war schön. Jetzt habe ich mich gefreut, nach Hause zu fahren und so, und das war. Was war denn dann am Anfang im Heim besser als vorher zu Hause? Also ich hatte die Ruhe und konnte halt reden auch mit den mit diesen Erziehern da, diesen Mitarbeitern. Ja. Weil man zu denen dann so einen anderen Bezug hat. Und ja. Ja, 24 Stunden ist wirklich für einen, immer kann man den ansprechen und so. Das ist halt schon sehr gut. Das war schon sehr gut. So, dann war es jetzt... Ausschütten. So. Genau. Da warst du 3 Jahre da. Genau, so ganze, 3, 3,5 Jahre. Genau, das ganze Programm. Du hast da gewohnt, du bist zur Schule gegangen, du hast mit dem Psychologen und den Betreuern geredet. Mhm. So, und jetzt bist du wieder zu Hause in deiner alten Familie. Genau, seit circa 3 Wochen. Ach so, seit 3 Wochen erst. Also bei deiner Mutter, bei dem Stiefvater und bei deinen jüngeren Geschwistern. Genau. Was ist jetzt schöner zu Hause als vorher im Heim? Ja, man hat wieder sein geregeltes Umfeld, was man sonst auch hatte. Und nicht dann noch andere Kinder, die dann einen von morgens bis abends, 24 Stunden am Tag auch noch dann um einen rumturzeln. Ach so, ja. Dann selber einen nerven und so. Einfach wieder der Mutter, Stiefvater, Geschwister. Das ist ja interessant. Das, was du am Anfang der Heimzeit als toll empfunden hast, dass du da zum Beispiel auch 24 Stunden einen Ansprechpartner hattest, das hat sich dann umgekehrt, dass du dann doch die Geborgenheit der Familie dann doch wieder gesucht hast und Sehnsucht danach hattest. Genau. Mhm. Es war halt nie so, dass ich mich schon irgendwie wohl gefühlt habe oder so. Ja. Sondern es war schon so, dass ich auch gerne wieder nach Hause wollte, weil es einfach von mir aus schon gesehen habe, dass es nicht funktioniert hat damals. Ja. Und jetzt war der Wunsch klar von dir geäußert und auch von deiner Mutter und deinen Eltern, dass du wieder zu Hause lebst. Genau. Alle wollten das. Genau. Aber wenn man so 3 Jahre in so einem Heim war, entwickeln sich doch auch Freundschaften. Die sind ja jetzt weg, von denen bist du entfernt. Nein, die pflege ich, Mann. Also die pflege ich schon. Ist ja nicht weit weg, ist ja Felbert gewesen. Ach so, dann geht das. Dann kann man mal dahin fahren. Und Internet und sowas. Verstehe. Und hinfahren. Ja. Schule habe ich auch noch da. Du hast du gerade gesagt, du bist ja damals wegen Verhaltensauffälligkeiten und du hast ein paar Beispiele genannt. So fing es richtig krass an damals. Das ist alles weg jetzt? Ja, also ich habe viel an mir gearbeitet auch. Mhm. Ja, und einfach gesprochen, wenn mir das nicht gepasst hat, nicht einfach alles in mir reingefressen, das ist auf einmal alles rausplatzte, sondern auf viel gesprochen, das hilft einem schon. Und jetzt ist der Luxus, zu Hause bei den Eltern in der Familie wieder leben zu können. Genau, wieder normal. Ja. Das ist wieder schön. Was glaubst du, was würdest du jetzt so abschließend sagen, was du aus dieser Zeit, 3 Jahre ist ja immerhin, wenn man 15 Jahre alt ist, ist eine lange Zeit, wenn man 3 Jahre woanders war, was hast du da mitgenommen, so für dich? Ja, also das ist wie man jetzt so umgeht mit den Eltern, wenn man Probleme hat und wer einen unterstützen kann, wie man unterstützt werden kann auch von den Eltern, was man machen kann. Also das ist einfach, weiß ich, ich stehe nicht allein da, sondern ich weiß, weil wir wissen, wie man das zu machen hat dann auch. Verstehe. Damit es einfach besser wird. Das heißt, da ist eine Lebenserfahrung gemacht worden und auch eine Reife ist da vollzogen worden. Du bist reifer geworden durch die Zeit. Das kann man so sagen, glaube ich. Genau. Ja. Selbstständigkeit und sowas. Genau. Raphael, danke für deinen Anruf. Fand ich einen interessanten, ganz anderen Aspekt zu unserem Thema. Vielen Dank und viel Schönes und Gutes in deiner Familie wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Hier ist Roland. Roland ist 53. Guten Morgen, Roland. Hallo, Domian. Guten Morgen. Luxus. Ja, erstmal noch ein Wort zu dem Ehepaar von vorhin, die beide 90 sind. Ja. Die waren ja sehr optimistisch und das war klang alles sehr positiv. Kann man und nur beneiden. Ich wünsche denen natürlich auch noch einige gesunde Jahre. Genau, das wünsche ich allen. Gleichzeitig ist es auch eine Überleitung zu meinem Thema Luxus. Im Gegensatz zu meinem Thema haben die Leute, die sich diese Rente verdient, im Gegenteil zu unserem ehemaligen Bundespräsidenten, der jetzt einen Rücktritt gemacht hat. Ich weiß, worauf du anspielst. Ja, genau. Heute ist entschieden oder bekannt geworden, dass Herr Wulff den sogenannten Ehrensold jetzt bekommen soll. Das heißt 200.000 Euro im Monat bis an sein Lebensende plus Fahrer, plus Sekretärin, plus richtig. Begleitschutz oder weiß ich was noch. Genau, und das ist das Thema, das mich so ein bisschen entsetzt hat, obwohl das war zu erwarten, ne, dass dieser Ehrensold bewilligt wird. Nur habe ich jetzt auch bei Bild.de gesehen, wer den Ehrensold da überhaupt genehmigt hat. Ich das weiß es, erzähl du es auch noch für den Leuten, die es noch nicht wissen. Ja, das ist laut Bild.de ist es von einem Herrn Hagebölling, der Staatskanzlei, der Chef der Staatskanzlei, damals schon unter Ministerpräsident Wulff in Hannover war, der hat auch dieses Ehrensold jetzt genehmigt. Ja, der, und das ist, man muss und hinzusagen, ist ein Vertrauter des Herrn Wulff. Genau, man muss hinzusagen, dass er jetzt, ich glaube, der Leiter des Bundespräsidialamtes ist oder ein hoher Entscheider dort. Ja, und daher, dass er vorher schon Chef der Staatskanzlei war, ein Vertrauter von Herrn Wulff. Also ich sag dir mal, ich habe es auch vermutet, dass es so kommen wird und bin darüber auch sehr empört. Ja. Und ja, ich glaube, 80% der Deutschen oder vielleicht noch mehr sind darüber empört. Ich war entsetzt, als ich das gehört habe. Man muss sich das immer vorstellen, der Mann ist 152 Jahre alt, der kriegt bis an sein Lebensende 200.000 Euro auf die Hand. Also da gehen auch keine Steuern runter. Welche Leistungen muss ein Arbeiter erbringen, um das zu erwirtschaften? Das muss man sich mal überlegen. Der Mann war 1,5 Jahre im Amt. Mhm. Und was hat er groß geleistet, außer Repräsentationsaufgaben, die er zu erfüllen hatte? Ne? Zumal, ich las neulich in einer Zeitung einen sehr schönen Hinweis, wenn ein kleiner Beamter sich etwas zu Schulden kommen lässt, ja, genau, dann sind seine... Ist es höchstwahrscheinlich, dass die Beamten Pensionsansprüche gestrichen werden? Ja. Je weiter es in der politischen Klasse nach oben geht, desto großzügiger geht man damit um. Ja, wir, genau, wir hatten ja auch schon mal einen Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Ja. Der hat auch fleißig hinterher seine Pensionsbezüge eingesteckt, als er nicht mehr im Amt war. Ja, das ist schon ärgerlich und ich finde, das macht die Leute auch wütend auf die politische Klasse. Er bekommt diese 200.000 auch noch 3 Monate über seinen Tod hinaus als Sterbegeld. Achso, das auch noch, das weiß ich gar nicht. Sterbegeld. Ja, siehst du, das ist ja unglaublich. Und übrigens, ja, und die Witwenrente anschließend wird auf den Ehrensold bezogen. Übrigens, durch diese Kosten für Fahrer, für Sekretärin, für Begleitschutz, ist das, glaube ich, eine Summe im Monat, die dem Staat um die 380.000, 390.000 Euro kosten. Also mit anderen. Wir haben ja nicht nur einen zu finanzieren. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 7 ehemalige Bundespräsidenten zu unterstützen, ne? Nee, so viele leben nicht mehr. Aber 6 oder 7 sind noch am Leben. Wir haben Walter Scheel, wir haben Herrn Herzog, wir haben Weizsäcker, wir haben Köhler und jetzt Wulff. Habe ich jetzt einen vergessen? Johannes Rau ist verstorben. Also 6, oder? Ja, also ist es schon eine wahnsinnige Menge und ist es nicht verständlich zu machen im Volk. Ja, das ist natürlich auch ein guter Aspekt zum Thema Luxus. Da schwelgt jemand im Luxus auf unsere Kosten, ne? Ja, und nach einem Tag nach seinem Rücktritt begannen ja die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen schon gleich, die ja jetzt erst anlaufen, kann man sagen. Ich bin immer man hätte zumindest doch mal abwarten müssen, bis da irgendwas entschieden wurde, bis da etwas, bis die Staatsanwaltschaft da klare Sache macht. Ich bin mal gespannt, was passieren wird, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Ob das irgendeine Relevanz hat bezüglich des Ehrensoldes. Ich vermute mal fast auch nicht. Das wäre ja ein Hammer, ja. Mhm. Dann würde ich ja direkt nochmal anrufen bei dir. Dann würde meine Seele ausschütten. Also, du hast vielen aus der Seele gesprochen, glaube ich, Roland. Ich will es hoffen, ja. Denn das hat mich wirklich wirklich empört. Obwohl, es war zu erwarten. Aber dass dann auch noch ein Vertrauter des Herrn Wulff diese Genehmigung, dieses billigt, dass er den ehren sollte und so weiter. Das ist eine Kumpanei mittlerweile in unserem Staat. Die ist ja fast nicht mehr zu überbieten. Ich danke für deine Meinungsäußerung. Ich danke dir. Alles Gute, Roland. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Und um 1.34 Uhr machen wir weiter mit der Barbara. Und Barbara ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Barbara. Hallo, ja. Herr Wulff, das spricht mir aus dem Herzen so richtig, mein Vorredner. Dich hat das auch geärgert. Ja, natürlich. Ja, aber deswegen hast du nicht angerufen. Nein, deswegen habe ich nicht angerufen. Ich wollte zum Thema Luxus mich äußern. Gerne. In der Tat war es so, dass ich in der Vergangenheit im Jahr in etwa so viel verdienen durfte, allerdings steuerpflichtig, wie Herr Wolf an Bezügen bekommt, jetzt an Ehrensold. Wow. Ja. Ich war Bankerin, ich gehörte zum Fondsmanagement. Wir haben also, ich verkehrte auch nur in den Kreisen meiner Gleichen, weil wir sehr viel gearbeitet haben, sehr hart gearbeitet haben und sehr fröhlich gelebt haben. Wie lange bist du denn aus diesem Beruf raus? Ich habe es vor 4 Jahren aufgegeben. Ich konnte nicht mehr. Es ist mir zu viel geworden, zu stressig geworden. Die Umstände haben sich geändert. Der Druck wurde mir viel zu hoch. Ich bin ausgeschieden. Und wie viele Jahre hast du es gemacht? Ja, seit meiner Ausbildung. Ach so, das heißt, du musst ja dann auch heute eine sehr wohlhabende Frau sein. Ich bin nicht arm. Sehr wohlhabend ist relativ. Ist relativ, natürlich. Aber wenn man 200.000... Aber ich lebe immer noch im Luxus, bei weitem nicht so, wie ich früher gelebt habe. Früher hat das Geld keine Rolle gespielt. Mittlerweile muss ich weiterhin arbeiten, klar. Ich arbeite auch gerne, allerdings in einem ganz anderen Bereich. Ehrlich, du musst arbeiten? Ich hätte jetzt gedacht, du hast dein Millionchen auf jeden Fall auf die... Nein, ich musste versteuern und das, was ich verdient habe, habe ich fröhlich ausgegeben. Wir haben wirklich, wir sprechen über Luxus. Ach so, das heißt, du hast auch denn früher sehr luxuriös gelebt. Extrem luxuriös. Für was hast du da, erzähl mal so ein bisschen, für was hast du das Geld, das viele Geld ausgegeben? Angefangen von Kleinigkeiten wie Essen gehen in Sternelokale, mit Taxi fahren, eine Runde im Lokal schmeißen und wir haben kein Bier getrunken und auch kein Soda. Mhm. Über Wochenendtrips in die Arabischen Emirate, über hyperteure Urlaube, in denen auch wieder das Geld keine Rolle gespielt hat, teure Hobbys, Taxifahrten, Kosmetika, Klamotten, was man wirklich so... Hattest du ein schickes Haus auch? Oder eine teure Wohnung? Kein oder? Haus, keine Familie. Ich habe mir eine Wohnung gekauft, die bewohne ich jetzt noch. Ja. Die ist sehr schick, sehr klein. Mhm. Also keine Riesensuite oder so, kein Loft, aber sehr schön, sehr modern, sehr ordentlich und teuer eingerichtet. In der lebe ich auch heute noch. Die ist natürlich abbezahlt. Ja, und du bist eine Frau. Dann gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich auch irrsinnig viel Geld für Klamotten ausgegeben hast. Und für Schmuck und solche Sachen. Auch das ist mir erhalten geblieben, sprich die Klamotten sind noch teilweise da. Ja, die haben ja keinen Wert mehr, aber der Schmuck ist noch von Wert. Ein bisschen Schmuck habe ich auch, ja. Ja, du hast ja gerade auch angedeutet, du hast dann auch nur in so Kreisen verkehrt, die so viel Kohle haben. Ja. Wie hast du... Nicht in solchen Kreisen, das waren alles Arbeitskollegen. Ja gut. Wir haben bis spät in die Nacht gearbeitet. Mhm. Und dann, da war... Also ein Bedürfnis nach Kompensation. Mhm. Kaum einer von uns war verheiratet, Familie zu haben, war ohnehin nicht möglich. Ach so, dann wurde der Stress quasi kompensiert mit Luxusgütern. Ja, mit Konsum, mit jetzt tue ich mir endlich mal was Gutes. Mhm. Gab es zwischendurch mal Zweifel, dass du gedacht hast, ich lebe in irgendeiner völlig abgedreht künstlichen Welt? Als die Zweifel gekommen sind, hat es noch wenige Monate gedauert und ich habe mich aus dem Beruf verabschiedet, weil ich es nicht mehr konnte. So schnell ging es dann? Ja. Aber all die Jahre oder Jahrzehnte vorher bist du da wie blind durchgegangen? Ja. Mhm. Wobei ich ja auch einige Zeit brauchte, um nach oben zu klettern. Das ist nicht so, dass ich meine Ausbildung beendet habe und man hat geschrien, Yippie, da natürlich. Ist sie. Ja, ja. Was war denn dein Ziel? Nach was hast du denn gestrebt in der Zeit? Erfolg. Ich glaube... Das Berauschende war der Erfolg, wenn man die Performance sehen konnte. Der Zahlenrausch. Der Zahlenrausch als Bankmanager. Ja, dass man wirklich aus weniger mehr und mehr und mehr machen konnte und wie man es machen konnte. Mhm. Und wir waren nicht sehr viele Frauen in dem Bereich. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber damals waren wir... ganz wenige. Und ich wollte es auch den Kollegen zeigen, glaube ich. War es denn zudem auch noch so eine Genugtuung oder so ein kleiner Orgasmus, wenn man dann wieder aufs Bankkonto geguckt hat und gesehen hat, noch 100.000 mehr, super? Nee. Nee, das nicht? Nein. Das nicht. War so selbstverständlich, dass das kommt. Mhm. Was ist in all der Zeit beim Streben nach Erfolg und Luxus, was ist auf der Strecke geblieben? Vermutlich eine Familie. Bitte? Vermutlich eine Familie. Ich habe natürlich keine Kinder. Mhm. Ich habe auch keinen Mann. Ich hatte Männer, ich hatte Partner. Ich habe auch jetzt einen Partner. Mhm. Aber es ist in der damaligen Zeit nichts Inniges geworden. Ja. Weil das immer Kollegen waren. Ja. Und weil wir dann irgendwann mal aufstehen mussten und an unser Computer ran zu marschieren und weitermachen. Es war ein Karussell, es war wie eine Spirale. Man kann schneller. Ja, genau. Das, man kann sagen, es war nicht mal Zeit für die Liebe da. Nein. Mhm. Das war auch nicht interessant. Der Rausch kam vom Erfolg. Mhm. So, jetzt bist du 51. Das ist ja noch ein tolles Alter, wo man wirklich dann nochmal, oder vor ein paar Jahren hast du nochmal neu angefangen. Was genau machst du jetzt? Ich arbeite jetzt, bin angestellt als eine Art Sekretärin, so Assistentin, arbeite nur noch halbtags und genieße so richtig mein Leben. Das nennt man wohl Entschleunigung. Aber fällt dir, wenn du Jahrzehnte eine erfolgreiche Bankmanagerin warst, du hast warst in Konferenzen, hast vielleicht Konferenzen geleitet und weiß ich was. Nein, alles. Ich war nicht Bankmanagerin, ich war Fondsmanagerin. Fondsmanager. Also fremde Gelder verwaltet. Fondsmanager. Nicht die Bank. Ja, okay. Dazu vielleicht auch noch gleich eine Frage, Fondsmanager, das ist ja eine sehr umstrittene Sache auch. Hast du da manchmal auch Gewissensbisse gehabt? Was mache ich eigentlich mit dem Geld der Leute? Ja, anfangs habe ich ja nur Gutes getan. Das hat sich später geändert. Da kamen die Gewissensbisse, da kam eine Art grundtiefe Unzufriedenheit und dann das Ende, ziemlich schnell. Mhm. Aber dennoch, Fondsmanagerin auf diesem Level hast du natürlich ganz anders agiert beruflich. Jetzt bist du eine Art Angestellte oder Sekretärin. Gab es da nicht mal so einen Rollenkonflikt, dass du dir irgendwie ein bisschen seltsam vorkamst, plötzlich jetzt so als kleine, in Anführungszeichen, Angestellte? Mein Chef ist eine starke Persönlichkeit, der muss einiges einstecken, aber er tut das souverän. Ja. Also er kann mit meiner Art umgehen. Ich glaube, wäre er schwächer, dann hätten wir brutale Probleme, dann könnte ich nicht. Das glaube ich, weil du eine sehr selbstbewusste Frau bist. Ich darf schalten und walten, wie ich will. Hauptsache es funktioniert. Kitzelst dich denn manchmal doch jetzt wieder, vielleicht doch nochmal durchzustarten und in die ganz obere Region wieder zu gehen? Nicht in die Bankenwelt, definitiv nicht mehr. Nur verdienst du jetzt natürlich wesentlich weniger jetzt Geld als vorher? Ich verdiene weniger, ich habe ein bisschen Ersparnisse noch. Also ich lebe nicht in diesem Rausch, in dem ich früher gelebt habe. Ich muss mir Gedanken darüber machen, ob ich das, was ich kaufen will, tatsächlich auch kaufen möchte, wenn es sich um Luxus handelt. Und geht das? Kannst du mit der neuen Lebenssituation, kommst du da gut klar? Erstaunlicherweise ja. Ja. Hm. Ich muss nichts mehr kompensieren. Also du kannst auf diesen Luxus, den du früher genossen hast, auch verzichten? Ja, definitiv ja. Wobei, ich lebe ja nicht furchtbar bescheiden oder in Armut. Mhm. So ist das nicht. Ich kann mir immer noch meinen Friseur leisten, ich kann mir immer noch Klamotten leisten. Und das ich brauche jetzt keine Armani-Jäckchen, um zur Arbeit zu gehen. Ja. Oder schicke Taschen für 2000 Euro oder irgend sowas. Ja. Nur hast du gerade gesagt, jetzt viel mehr Zeit als vorher. Du hast eine halbe Stelle nur. Ja. Wie nutzt du diese Zeit heute? Ich treibe Sport. Ich habe zwei Hunde, mit denen ich spazieren gehe. Mhm. Ich treffe Freunde, ich habe Freundschaften, ich habe neue Leute kennengelernt. Mhm. Leute, die nicht so abgespaced sind, die einfach normal leben. Ich koche etwas, was ich nie gemacht habe. Weil du früher im Restaurant warst oder man hat sich was bestellt oder so. Ja, wenn man um 10 Uhr aus der Bank rauskommt, da hat man gar keine Möglichkeit mehr einzukaufen. Ja. Da geht man essen. Ja. Gibt es noch Kontakt zu den alten reichen Freunden? Erfolgreichen Freunden? Ganz, ganz wenig. Gibt es denn welche, die auch so einen radikalen Schritt unternommen haben wie du? Nein, die können sich's, glaube ich, nicht leisten. Mhm. Nicht leisten, weil sie Familien gegründet haben, die von dem Reichtum auch zerren. Das ist ja eigentlich verrückt, wenn du oder auch die anderen anders gewirtschaftet hätten, hättet ihr alle so viel Geld auf die Seite legen können, dass ihr nie wieder hättet arbeiten müssen? Nein, bedenke nur, wir zahlen Steuern und das ist locker die Hälfte gewesen. Ja, aber trotzdem ist es ja immer noch, dann sind's Riesensummen. Dann bleibt immer noch was übrig, aber man lebt wirklich, das ist eine ganz andere Welt. Ja, eine ganz andere Denke. Ja, ja. Dadurch, dass man tagtäglich Millionen hin und her bewegt. Mhm, Millionen. Okay, viel Geld hin und her bewegt, verliert man den Bezug zu der Realität. Das glaube ich. Und wenn man... Da kann man sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand im Monat 600 Euro Rente kriegt und davon leben muss. Nein. Ne? Das können die Menschen sich nicht vorstellen, die in diesen Welten arbeiten und agieren. Ja. Ja. So traurig das auch ist, aber es ist so. Barbara, ich freue mich auch, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast, die nun wieder ganz anders ist. Und du genießt, du hattest mal sehr großen materiellen Luxus und hast jetzt einen immateriellen Luxus und genießt dein Leben. Ich genieße es wirklich und das ist, glaube ich, der größere Luxus. Aber um da drauf zu kommen, musste ich früher so leben, wie ich gelebt habe. Hat's lange gedauert, ne? Ja. Ja. Aber siehst du, jetzt kann ich mir den Luxus leisten, auch Domian zu hören. Sehr schön. Mach ich öfters mal sehr gerne. Und ich finde deine Sendung wirklich toll. Ich danke dir sehr herzlich. Vielen, vielen Dank, Barbara. Alles Gute für euch alle. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Ich bekomme gerade hier einen Hinweis. Ich habe gerade was Falsches gesagt. Ich muss etwas korrigieren. Diesen Ehrensold von 200.000 Euro, die Ex-Bundespräsident Wulff bekommt, bekommt er nicht im Monat, sondern im Jahr. Im Monat wäre es natürlich der absolute Wahnsinn, aber im Jahr ist es immer noch fettes Geld. Also es ist ein Jahres Ehrensold von ungefähr 200.000 Euro. Habe ich mich gerade versprochen. Ich bitte um Entschuldigung. Peter, 56, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Peter, zum Thema Luxus. Zum Thema Luxus, ja. Ich habe also irgendwann mal bis ungefähr vor 15 Jahren in so einem absoluten Luxus gelebt. Mhm. Und Luxus meine ich damit richtigen Luxus. Ich bin also in einem Elternhaus groß geworden, wo Geld absolut keine Rolle spielte. Was war dein Vater vom Beruf? Der war Möbelhändler und hatte so über Deutschland verteilt so 15 bis 20 Filialen. Oh ja, das klingt nach sehr viel Geld. Naja, und also, das Ganze gegründet, weiß ich nicht, ich glaube 1952. Also kann man sagen, du entstammst einer Millionärsfamilie. Richtig. Ja, aber ja. Richtig fette Millionäre. Ja. Mhm. Und meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen und ich bin dann nach Salem ins Internat gekommen, damit ich das also nicht alles so mitkriege, was da zu Hause dann so lief. Mhm. Habe auch da mein Abitur gemacht. Mhm. Und irgendwann nach dem Abitur habe ich dann studiert auch und mein Vater hat mir dann eine größere zweistellige Millionensumme vererbt. Mhm. Und wie sich das so gehört. Irgendwann heiratet man. Ja. Mein Vater hat darauf bestanden, einen Ehevertrag zu machen. Lass mich kurz fragen, als du diese 2 Millionen geerbt oder bekommen hast. 2 Millionen im zweistelligen Millionen. Ach, im zweistelligen Millionen war ich. Ja, du lieber Himmel, das ist ja eine unvorstellbare Summe. Da warst du wie alt? Da war ich 24. Und da hattest du Zugriff auf dieses Geld? Da hatte ich auch Zugriff auf dieses Geld, ja. Erzähl mal weiter. Und aber wie gesagt, mein Vater hat darauf bestanden, als ich geheiratet habe, einen Ehevertrag zu machen. Mhm. Den habe ich auch gemacht. Und irgendwann nach 8, 9 Jahren Ehe hat meine damalige Frau dann gesagt, du, wir sind doch jetzt schon so lange zusammen und können wir das nicht hier ändern. Mhm. Und in dieser Ehezeit kann ich mir vorstellen, dass ihr auch sehr gut und sehr luxuriös gelebt habt. Absolut, ja. Also du hattest wahrscheinlich eine Villa irgendwo, ein Haus? Richtig, ganz genau. Und hast du auch gearbeitet in dieser Zeit? Ja, ja, ich habe damals dann die Firma meines Vaters übernommen. Ach so. Mhm. Und aber durch diese Auflösung des Ehevertrages, auf der meine Frau irgendwo bestanden hat und nach 8, 9 Jahren, wir hatten damals 3 Töchter auch, habe ich gesagt, na okay, komm, was soll's, ne? Machst du das eben. Mhm. Und dann hat sie mir ein halbes Jahr später mitgeteilt, dass sie seit 2 Jahren bereits ein Verhältnis mit einem damals meinem besten Freund hat. Mhm. Und dann ging das alles rapide den Bach runter. Mhm. Scheidung und mit allem, was dazugehört, brauche ich nicht groß zu erklären, was das bedeutet. Ja. Und dann war nicht mehr viel da, ne? Ach. Ja. Das heißt, die Scheidung und das, was du an die Frau zahlen musstest, hat dich fast pleite gemacht? Richtig. Einen zweistelligen Millionenbetrag hat das? Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Aber also sagen wir es mal, wie viel hast du dafür bezahlt für Frau und Scheidung? Für Frau und Scheidung knapp 50 Millionen. 50 Millionen D-Mark dann? Ja, ja, damals noch D-Mark. 50 Millionen D-Mark? Ja. Aber wie ist denn das möglich? Hast aber schlechte Rechtsanwälte gehabt, oder? Da habe ich ganz schlechte Rechtsanwälte gehabt. Das waren nämlich Rechtsanwälte, die zu denen damals meine Frau und ich gemeinsam gegangen sind. Mhm. Und einer dieser Rechtsanwälte war eben dieser sehr gute Freund, ne, von mir. Ich habe juristisch da gar keine Ahnung. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Aber wenn du es mir so erzählst, wird es schon stimmen. Heißt das, dass du jetzt nichts mehr hast? Quasi, ja. Von was lebst du denn im Moment? Ich bin vor ungefähr 2,5 Jahren, weil ich mein Hobby war immer Wein. Wein, ja? Ja. Mhm. Und ich bin dann vor 2,5 Jahren habe ich den Kontakt zu einem Weinhändler hier auf Mallorca gehabt. Ach, du lebst auf Mallorca? Ich lebe jetzt seit 2,5 Jahren auch auf Mallorca. Mhm. Muss man sich aber auch leisten können, ne? Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin mit null hierher gekommen. Ach so. Erzähl mal. Ich habe diesem Winzer auch gesagt, ich sag, hey, ich habe nichts. Mhm. Wenn, dann müsst ihr mir das erste halbe Jahr irgendwo finanzieren. Mhm. Was sie auch getan haben, nachdem die mich kennengelernt haben. Ja. Und ich muss sagen, ich verdiene heute hier nicht schlecht. Aber ja. Ich sag jetzt mal, Luxus in dem Sinne, wie ich es früher hatte, ist das absolut nicht. Das ist ja eine Achterbahn, die du da hinter dir hast. Ja, aber ich muss sagen, diese Achterbahn hat mich zu dem Denken gebracht, was ich heute habe. Hm. Nämlich, dass ich heute sage, ich bin glücklich. Ja. Früher war ich es nicht. Ich habe gesunde Kinder, ich selber bin gesund. Und das heißt, ja. du würdest sogar sagen, dass diese 50 Millionen D-Mark, die du verloren hast, eigentlich ein Glück für dich waren? Eigentlich ja. Die Firma. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Die Firma hat sich dann aufgelöst, diese Möbelfirma? Hat sich aufgelöst, ganz genau. Mhm. Sag mir nochmal, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Was machst du da jetzt? Baust du Wein an auf Mallorca? Oder? Nein, ich baue nicht Wein an. Das ist ein mallorquinischer Winzer hier. Mhm. Und ich bin für den Vertrieb zuständig. Ach so. Das heißt, da warst du wirklich ganz unten und hast dich aufgerappelt wieder auf Mallorca und hast jetzt ein kleines Geschäft, mit dem du so auskommen kannst, aber ohne große Sprünge machen zu können. Genau so ist es, ja. Wie ist denn das für jemanden, du bist jetzt 56 Jahre alt, du hast dein ganzes Leben in sehr reichen Verhältnissen gelebt. Du bist da aufgewachsen, deine Jugend, wie du es alles gerade beschrieben hast. Und wenn man dann zack, alles verliert, was ist das für ein Gefühl? Am Anfang natürlich ein total schlimmes Gefühl. Aber ich bin irgendwie so, meine Mutter hat mir damals immer gesagt, du könntest das positive Denken erfunden haben. Ja. Ich habe aus allem Negativen irgendwo dann noch was Positives gefunden. Und ich ganz ehrlich, das mag sich vielleicht blöd anhören, aber ich bin heute, oder ich fühle mich heute zumindest, glücklicher als vorher. Mhm. Du wärst auch so ein Kandidat gewesen, das hat man ja öfters auch schon mal so in der Presse mitbekommen, wenn reiche Leute irgendwie so komplett baden gehen, die sich dann das Leben nehmen. Nee, diese Vorstellung habe ich nie gehabt. Überhaupt nicht, da war gar nichts dran Überhaupt zu denken. Überhaupt nicht, nee. Ich habe gesagt, so komm, und was machst du jetzt? Und ich muss aber dazu sagen, dazu haben ja auch meine Kinder, also ich habe Töchter, die lieben mich auch heute noch abgöttisch. Ich habe zu denen auch heute noch ein super Verhältnis, obwohl wir eben geschieden sind. Und die kommen mich auch regelmäßig hier auf Mallorca besuchen. Aber ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, mir deswegen wegen Geld oder nur Geld in Anführungsstrichen das Leben zu nehmen. Wie lebst du auf Mallorca? Hast du eine Wohnung oder ein Haus schon wieder? Nein, ich habe hier eine Wohnung, weil ich lebe alleine hier. Ja. Und ich habe eine Wohnung, habe damals meine drei Katzen, die ich hatte, hierher genommen nach Mallorca. Und ist ja... eine tolle Geschichte. Ja. Noch eine Frage zu deiner Frau. Die ist ja nun wirklich extrem reich da rausgegangen. Was hat die mit dem vielen Geld gemacht? Weißt du das? Die hat diesen Typen geheiratet. Nach so 8, 9 Jahre später hat die den auch geheiratet. Mhm. Und ist mit dem immer noch verheiratet, glücklich. Und ich gönne ihr das auch, um Gottes Willen. Das ist die Mutter meiner Kinder. Und inzwischen hege ich auch da gar keinen Groll mehr. Und lebt die in großem Luxus und Reichtum? Ja, richtig. Ja, das wird sie bei den Summen ja auch machen. Und du hegst keinen Groll auf sie? Nein, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Verrückte Geschichte. Peter, toll, dass du uns angerufen hast und uns das erzählt hast. Das ist ja wirklich verrückt und kurios und ich freue mich sehr für dich, dass du so ein positiver Typ bist und dich erst wieder so auf die Beine gestellt hast. Toll. Finde ich wirklich. Ich wünsche allen, die vielleicht in so einer Situation auch mal sind und mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, das eben nicht zu tun. Ja. Nicht, das ist nicht, das eben viel zu schön. Nicht wegen des Geldes, nur wirklich nicht. Richtig, Geld ist, ne? Geld hat mit Glück eigentlich wenig zu tun. Ja. Peter, ich danke dir für deinen Anruf und schöne Grüße nach Mallorca. Okay, ich danke dir auch. Ciao. Und hier ist Peter und Peter ist 43. Guten Morgen, Peter. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, Peter. Ja, ich schwelge in Luxus. Du schwelgst in Luxus? Genau, ich lebe mit einer 17-Jährigen zusammen und mein Viagra bezahlt die Krankenkasse. Dein Viagra bezahlt die Krankenkasse? Genau. Warum? Die 17-Jährige ist meine Katze und das Viagra brauche ich, damit ich überleben kann. Das ist für meine Erkrankung sehr wichtig. Und ja. Es gibt eine Erkrankung, wo man Viagra nehmen muss, das hat mit sexueller Erregung überhaupt nichts zu tun. Nein. Was ist das für eine Erkrankung? Das ist Lungenhochdruck und das ist eine Krankheit, die im Prinzip dann irgendwann tödlich verläuft. Ja. Aber um das abzumildern, die Folgen halt, die Kurzatmigkeit, dass man überhaupt noch aufstehen kann. Das nimmt man vor allem Viagra und noch andere Medikamente. Genau. Ich hatte neulich mal eine Anruferin, die hat das auch erzählt und die sagte, weil Viagra gefäßerweiternd wirkt, daher ist das für euch Patienten ein gutes Medikament auch. Genau. Und die 17-Jährige ist eine Katze. Das ist meine Katze, ja genau. Und ja, ich bin super glücklich, trotz der Erkrankung. Mhm. Ja, ich koste den Staat halt sehr viel Geld. Oder der Stadt, in der ich lebe, der Krankenkasse, das sind so 7.500 Euro im Monat. Und ja. Die haben es doch, die Krankenkassen. Guck dir mal die Gebäude an, was die Brüder überall für Bürokomplexe bauen. Also dir sei es gegönnt, dass sie dir so helfen und dich unterstützen. Ja, das weiß ich nicht, ob mir das alle so gönnen halt, aber. Ich denke an die Diskussion halt mit Herrn Missfelder von der CDU, mit den Prothesen für 80-Jährige, ne? Mm, ob sich das noch lohnt halt. Und bei mir ist halt die Restlaufzeit auch stark eingeschränkt. Und Also du hast es ja gerade schon gesagt und wir wissen es auch hier aus der Sendung, dass das eine sehr schwere Erkrankung ist. Gibt es eine Lebenserwartungszeit, die du weißt oder die man dir gesagt hat? Ne, das ist halt bei allen Patienten sehr, sehr verschieden. Ich bin halt sehr spät erst entdeckt worden als pH-Patient, also pulmonale Hypertonie und habe also einen schweren Herzschaden und von daher kann man das nicht sagen. Aber wenn ich in 3 Jahren noch da bin, dann rufe ich mal nochmal bei Domian an. Das ist ja nett. Aber trotz aller Misslichkeiten und trotz der Schwere der Erkrankung, siehst du das so als Luxus, dass du doch so noch leben darfst und so lebst? Klar. Wenn mir nicht gewisse Leute geholfen hätten, Sozialarbeiter, wäre ich garantiert 2009, 2010, im Februar, März verstorben, also vor 2 Jahren. Mhm. Du lebst alleine zu Hause? Ich lebe alleine, genau, mit der Katze. Mit der Katze, klar. Mhm. Familienanschluss. Ich bin, was man so nennen würde, Transvestit. Seit einem Jahr noch in der Frauenrolle lebend, also intensiv. Ach so. Ja, also ich nutze halt die Zeit aktiv halt, um noch wirklich was rauszubrechen. Warst du das früher auch schon oder ist das jetzt in der letzten Zeit entstanden? Nee, ich bin seit dem ersten Lebensjahr draußen halt im anderen Geschlecht unterwegs halt und ja. Und das geht noch? Kannst du, hast du die körperliche Kraft dazu noch, so rauszugehen, dich aufzubrezeln und? Ja, früher brauchte ich 1 Stunde oder 1,5 Stunden, jetzt brauche ich halt 3 Stunden, aber ich habe halt die Zeit, ne? Und es gibt auch noch einen Freundeskreis um dich herum? Ja, es gibt Familie, es gibt Freundeskreis, hier, ich bin eingebettet halt in die Hausgemeinschaft, die mich alle kennen halt und. Ja. Nicht alle mögen mich, aber manche mögen mich. Das reicht mir. Ja, das ist ja toll. Also Peter, ich wünsche sehr, dass wir uns in 3 Jahren wieder unterhalten werden und dann gerne dann nochmal in 3 Jahren. Das würde ich mir sehr wünschen. Und wünschen wir deiner Katze auch noch ein langes Leben. Wobei das ist ein bisschen schwierig, ne, mit Katzen. Aber wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Und gute Gesundheit wünsche ich dir und viel Kraft. Ja auch, Dankeschön. Dankeschön, Peter. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema Luxus. In der Technik war Tobias Helbig. Und wir sehen und hören uns wieder morgen. mit einer freien und offenen Themenrunde. Donnerstag auf Freitag, offene Runde, ab 0 Uhr anrufen. Das könnt ihr unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 gerne mailen, domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt ciao. Bis morgen.